Erkek misiniz abi şimdi? Gişen. Bugün bayan. Bayan, tamam. Guten Tag. Guten Tag, Doktor. Mein Name ist Şimşek, ich bin hier Assistenzarzt. Was kann ich für Sie tun? Ja, Herr Doktor, ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich bin Patient in der onkologischen Ambulanz, bekomme dort regelmäßig alle 2 Wochen meine Therapie, eine Immuntherapie. Dazu kann ich sagen, bei mir ist letztes Jahr Lungenkrebs festgestellt worden, im April 2021. Und dann habe ich nach der Diagnose habe ich eine Radiochemotherapie bekommen bis Juli. Und seitdem, weil es sehr gut angesprochen hat auf die Therapie, ist jetzt eine Erhaltungstherapie mit Immuntherapie begonnen worden, die ich alle 2 Wochen erhalte. Und wenn ich schon bei meiner Krankengeschichte bin, kann ich sagen, dass ich auch vor ungefähr 10 Jahren, also 2012, hatte ich auch Brustkrebs gehabt auf der rechten Seite. Und da bin ich damals operiert worden und dann nachbestrahlt worden und habe dann auch eine Hormontherapie bekommen für 7 Jahre. Warum ich Was für jetzt eine da, Operation? dass ich die Brust Ganz entnommen, bewusst, oder? die ganze Ganz. Brust, ja, eine Ablatio, ja. Ja. Und warum ich bei Ihnen bin, Herr Doktor, vielleicht hole ich da etwas mehr aus. Ich bekomme ja seit letztes Jahr Juli meine Therapie in der Onkologie und ich hatte zwischendurch auch mal so eine Lungenentzündung gehabt. Der Doktor hat, onkologische Doktor hat gesagt, es wäre eine Entzündung durch die Strahlentherapie bedingt, also eine Strahlenlungenentzündung. Und da habe ich auch Cortison bekommen und dann war es auch ein bisschen besser. Aber ich habe eigentlich schon die ganze Zeit mit der Luft Probleme. Also vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt belaste oder Treppen steige dann, oder wenn ich mich aufrege, ist meine Luft knapp. Habe ich Luftnot. Okay, jetzt die aktuelle ist Ihre aktuelle Ja, Beschwerden sind das ist Luftnot, richtig? Luftnot, ja, aber das andere ist, sind die Schmerzen, Herr Doktor. Und zwar habe ich seit auch ungefähr 3 Monaten habe ich Schmerzen hinten im Rücken zwischen den Schulterblättern. Und die Schmerzen ziehen dann rechts über die Schulter und dann in beide Arme. Und jetzt habe ich jetzt auch manchmal auch hier ein Druckgefühl hier auf der Brust, da wo der Tumor auch sitzt, vermutlich. Ich kann es nicht genau sagen. Das ist mein Problem, weswegen ich jetzt auch Schmerzmedikamente einnehme und die reichen aber nicht ganz aus, die Schmerzmedikamente. Aber diese Probleme kommen und gehen. Also seit 3 Monaten habe ich die ungefähr. Aber jetzt ist ein bisschen mehr, finde ich. Okay, verstehe. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Entschuldigung, ich habe nicht ganz gehört. Seit ungefähr 3 Monaten ist es jetzt permanent da. 3 Monate. Okay, ich verstehe. Jetzt brauche ich ein paar persönliche Daten und dann Bitte sprechen wir schön. weiter. Okay? Gerne, Wie heißen Sie? ja. Mein Name ist Sabine Braun. Sabine Braun. Okay. Ja. Wie alt sind Sie, Frau Braun? Ich bin jetzt 62 Jahre alt. 63 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? 3. März 1960. 1960. Wie groß sind Sie? 1,70 Meter. Okay. Wie schwer sind Sie? 68 Kilo. 68 Kilo. Okay, Frau Braun, Sie haben gesagt, dass Sie ungefähr seit 3 Monaten Luftnot und Schmerzen zwischen Schulterblätter und in beiden Armen, richtig? Richtig, ja. Und jetzt neuerdings auch hier vorne ein bisschen Ein Beschwerden. bisschen vorne, okay, ich verstehe. Ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie Lungenkrebs hatten. Ja, deswegen habe ich auch eine Bestrahlung und Chemotherapie bekommen, ja, bis Ja, letztes ja. Jahr Juli. Okay. Können Sie mir bitte die Beschwerden beschreiben? Drückend oder ziehend, stechend? Die sind eher ziehend, würde ich sagen, ja. Ist diese Schmerzen sehr stark oder? Unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Okay, aber gibt es immer Schmerzen? Ja, fast immer, kann man sagen. Ja. Also wenn ich Medikamente einnehme, wird es ein bisschen besser, ja. Besser, aber immer da. Eigentlich ja. Okay, verstehe. Ich möchte über Lymphnot sprechen. Die Lymphnot trifft immer bei Belastung oder in Ruhe auch ein? Also manchmal, wenn ich mich aufrege, dann habe ich auch Luftnot. Aber ansonsten hauptsächlich, wenn ich jetzt irgendwie mich belaste, mit Treppensteigen zum Beispiel und sowas, ja. Okay. Also, Frau Braun, haben Sie Husten? Momentan nicht so viel, ein bisschen ja, aber nicht. Das war früher mal stärker, als ich die Bestrahlung bekommen hatte. Jetzt ist nicht Ja. so schlimm. Ja. Jetzt gibt aber das ist nicht sehr stark. Richtig, ja. Also eher weniger. Haben Sie Auswurf? Nein. Nein. Also, Frau Braun, ich habe jetzt ein paar allgemeine Fragen und dann sprechen wir noch einmal über Ihre allgemeine aktuelle Beschwerden. Haben Sie noch andere Erkrankungen außer Lungenkrebs und ja, Brustkrebs, ja. der Brustkrebs? Ja. Also eigentlich nur, ich habe Eierstockzysten, aber die sind nie operiert worden, die sind nur beobachtet worden, sonst keine Krankheiten. Noch eine Erkrankungen oder Operationen. Wurden Sie schon mal operiert? Nein. Also bis auf die Vaskulär, Brustkrebs, nur Entschuldigung. Brust, sonst nicht. Nee. Okay. Hatten Sie in Vergangenheit Unfälle? Keine Unfälle, nein. Genau. Ja, entschuldigen Sie mich, Frau Braun. Ich konnte nicht gut verstehen. Was haben Sie mit Eierstock? Zysten. Ah, okay, verstehe. Eierstockzysten, ja. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber das ist mal festgestellt worden, dann waren die wieder weg. Okay, aber Sie haben jetzt kein Problem. Nein, Okay. das war früher, ja. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Schmerzmedikamente, ja. Schmerzmedikamente. Welche Medikamente nehmen Sie? Also es ist Sind unterschiedlich, manchmal Ibuprofen, dann auch manchmal Novalgin und dann auch noch Tramadolol. Okay. Ja. Bei Bedarf richtig? Nicht regelmäßig. Ja, eher bei Bedarf, nicht regelmäßig, leider, ja. Okay. Mein Arzt hat zwar gesagt, ich soll regelmäßig machen, aber das habe ich nicht gemacht bisher. Okay. Brauchen Sie, Nicht Frau mehr, ich habe Braun? aufgehört. Ich habe jetzt vor 2 Jahren habe ich aufgehört mit dem Rauchen. Wie lange hatten Sie geraucht? Also, damit so 17, 18 angefangen, kann man ausrechnen, bis 60, über 40 Jahre bestimmt. Wie viel haben Sie geraucht? So ein Päckchen 20 Zigaretten am Tag ungefähr. Mal mehr, mal weniger. Okay, ungefähr ein Schachtel pro Tag. Ja. Trinken Sie Alkohol? Nein. Okay, sehr gut. Leben Ihre Eltern noch, Frau Braun? Meine Mutter lebt noch, ja, mein Vater ist verstorben. Okay. Haben Ihre Eltern irgendwelche Erkrankungen, chronische Erkrankungen? Mein Vater ist am Herzinfarkt gestorben. Meine Mutter ist jetzt auch schon älter, die hat auch so Krankheiten wie Zucker, Bluthochdruck, hat auch mal einen Schlaganfall gehabt. Okay, ich verstehe. Was machen Sie beruflich? Also ich habe früher als Einzelhandelskauffrau gearbeitet, also war Verkäuferin bei Rewe. Aber ich arbeite seit ungefähr ja, 10 Jahren nicht mehr. Nach der Brustkrebsoperation habe ich dann aufgehört mit dem Arbeiten, bin als Hausfrau dann zu Hause. Frührentner, Rentnerin sind Sie, oder? Also ich habe noch keine Rente eingereicht, nein. Okay, verstehe. Als Ist ja nicht Hausfrau, arbeiten. ja. Verstehe. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Leben Sie allein oder? Nee, ich bin mit meinem Leben mit meiner Mom zusammen. Wir sind verheiratet, leben zusammen. Okay. Augenblick, ich gucke, ob ich weitere Informationen brauche. Frau Braun, können Sie, wie lange können Sie beschwerdefrei laufen oder wie viel Therapie können Sie laufen beschwerdefrei? In der letzten Zeit verändert sich, verändert sich Also, das? ich kriege schon, wenn ich ein Stockwerk laufe, habe ich schon Beschwerden. Bei einem Stockwerk schon. Also, mehr schaffe ich auch momentan gar nicht. Aber früher, das war anders, oder? Also, vor der Brustkrebs, vor Lungenkrebs war es besser, war nicht so, ja. Seit Lungenkrebs habe ich zunehmend diese Probleme und in den letzten Monaten jetzt zunehmend. Okay, verstehe. Frau Braun. Frau Braun, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ja, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich denke, das kommt von diesem Lungenkrebs immer alle die ganze Zeit. Also die letzte CT-Untersuchung, die gemacht wurde, zeigte zwar, dass das sich zurückgebildet hat, aber immer noch da ist, also nicht ganz weg ist der Lungenkrebs. Mein Onkologe sagt, das ist jetzt so narbig verändert, aber man muss halt weiter kontrollieren. Und ich weiß nicht, ob Sie mir andere Schmerzmedikamente mitgeben können, wo ich dann einfach besser zurechtkommen kann mit den Schmerzen. Was meinen Sie? Können Sie mir was anderes verschreiben an Schmerzmedikamenten? Frau Braun, können wir, ja, wir können das machen, aber zuerst muss ich Sie körperlich untersuchen, weil ich Ja. habe einen Verdacht auf, nicht Verdacht, aber Sie können eine Herzkrankheit haben Meinen oder Sie? eine Okay. Lungenentzündung, ja, vielleicht, ja, Ich zuerst glaube müssen wir das nicht, sehen. dass es vom Herzen kommt, Herr Doktor. Ich habe noch nie was am Herzen gehabt früher. Ja, Das aber. kommt vom Lungenkrebs bestimmt, oder? Ja, Sie haben Lungenkrebs, aber ich möchte nur sicher gehen. Sind Sie Also sicher, Sie Herr können. Doktor? Nicht, dass wir jetzt unnötig Untersuchungen machen. Ich will eigentlich nach Hause gehen wieder jetzt. Geben Sie mir doch einfach eine Tablette, dann kann ich nach Hause gehen. Eine andere Schmerztablette. Nein, ja, wir müssen sicher sein. Und Sie können auch, ja, wenn Sie nichts haben oder nur das normal Schmerzen, Sie können auch gehen. Aber zuerst Ja. müssen wir Sie kontrollieren und checken. Wir müssen sicher sein, weil das ist sehr wichtig. Okay. Ja, das kann eine Herzkrankheit sein oder das ist Okay. auch eine Lungenentzündung, noch einmal, ja. Und Und wir Sie meinen, müssen. dass es unbedingt notwendig ist, ja, dass ich jetzt erstmal diese Untersuchung bekomme. Ist das unbedingt notwendig? Ja, natürlich, das ist notwendig. Und wir müssen das sofort machen. Jetzt Okay. werde ich sofort ein EKG untersuchen Okay, verlangen lassen. okay, okay. Was wollen Sie noch machen aus EKG, Herr Doktor? Muss ich dann lange warten jetzt, oder? Nein, nein, jetzt machen wir sofort. Die Schwester kommt gleich und Okay. wir werden das jetzt sofort machen. Okay. Und eine Röntgen veranlassen und wir werden sehen, ob Sie eine Herzkrankheit oder eine neue Okay. Lungenentzündung haben. Okay, gut. Und dann sprechen wir weiter, okay? Okay, gut. Aber nur EKG, sonst nichts anderes, oder? Wo mussten Sie noch was anderes EKG und machen? eine Röntgen Okay. und gegebenenfalls ein CT-Thorax können wir machen. Okay. Und ich werde Ihnen Blut abnehmen und Ihre Blutwerte für Okay. Entzündungswerte Ja. kontrollieren. Okay, Und gut. können wir sagen, Sie haben welche Krankheit haben Sie, können Okay, wir sagen. gut. Okay. Gut, einverstanden, Doktor. Wenn Sie das für notwendig erachten, dann mache ich das gerne. Folge Okay, Ihren sehr Wünschen. gut. Frau Braun, bitte nehmen Sie Platz im Wartenraum und Schwester kommt gleich. Alles klar, Herr Doktor, ich warte auf Sie. Gut. So, gibt es Fragen aus dem Auditorium von den Zuhörern, die noch was gefragt hätten oder was wissen wollten zu der Patientin? Gibt es Fragen, die nicht gestellt worden sind, die Sie gerne stellen würden, um die Krankheit näher zu erfragen? Var mı dinleyenlerden sorusu olan hastayla alakalı ne sorardınız daha sizi ne ilgilendirir? Arkadaşımız hepsiniz yine önemli olan şeyleri sordu mu hepsini? Yani Aslan maşallah çok güzel geliştirmiş. Bu 1,5 ay önce bir anamnez yapmıştık ama şu anda çok güzel konuştu. Evet. Yani sizce var mı abi? Ben kaçırdım mesela önemli bir soru. Şey ne? FEDAS diagnozu Abi Herz infarktı olabilir diye düşündüm ama çok emin çok olamadım. iyi. Tebrik ederim. Aslında Hakikaten belki en hasta da başta bir EKG yapmam evet lazımdı bu kadar evet. konuşmadan. EKG yaptık. Sinüs rıtmus, işemi şeyler belirtiyor. Kan işemi zeichnen. Jetzt im Vergleich zum Vor-EKG keine wesentliche Änderung. Also vielleicht ein kleines Q vielleicht, aber keine ST-Hebungen. Was machen Sie weiter jetzt? Kann ich ein Echo machen? Echo gemacht, bisschen Rechtsherzbelastung, keine Wandbewegungsstörungen. Ja, ich kann auch Herzenzyme Ja, bestimmen. Troponin. Troponin, 0,18 CKMB. erhöht, deutlich erhöht. Ja, wir können sagen, jetzt die Patientin Herzkrankheit hat. Und ja, wir können sofort mit ja, Heparin Okay. oder jetzt ich kenne diese Komm, kommen wir Therapie gleich nicht. nochmal zurück. Ja, ich habe jetzt nur so vorab mal gesagt. Also, das ist ein Fall aus meiner, vor 10 Tagen habe ich diese Patienten gesehen. Und in der Tat war das so, dass das Erstdiagnose Dreigefäß-Corona-Herzkrankheit, Dreigefäß-KHK sogar. Ja. Mit kompletten Verschluss der RCA, rechte Kranzarterie. Und die anderen hochgradig, 90, 75% Stenose. Vorher nie was gehabt am Herzen, ja. Okay, aber also die anamnestischen Fragen waren sehr gut. Was ich nochmal versucht hätte zu fragen, aber nochmal von der Patientin zu erfahren, ob diese Schmerzen auch belastungsabhängig sind, ob die Schmerzen bei Belastung zunehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das gefragt haben. Sie haben verschiedene Sachen gefragt. Die Luftnot haben Sie Ja, ich habe gefragt. das, ich möchte das, ich wollte das fragen, aber ich glaube, ich konnte nicht gut erklären. Ja, ich habe gesagt, haben Sie diese Beschwerden nur bei Belastung oder in Ruhe, habe ich gesagt, aber ich glaube, das ist nicht grammatisch Ja, nicht also richtig. sie hat es so verstanden, dass sie nach Luftnot gefragt haben, ob sie die Luftnot bei Belastung hat. Das ist auch so. Aber die Schmerzen sind Okay. bei Belastung nicht ganz klar. Also es war schwierig bei der Patientin, aber die werden auch ein bisschen mehr, wenn sie sich belastet. Aber es ist sehr, sage ich mal, untypische Beschwerdebild. Ja, also dass sie jetzt auf die Herzproblematik gekommen sind, ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Ja. Ansonsten hätte ich noch gefragt, ob es vielleicht Zeichen der Herzinsuffizienz gibt. Was kann man da fragen noch? Ja, vielleicht wir können Beinödem fragen. Zum Beispiel, genau, ja. Ob sie Schwellung Orthop, ne? Orthopne. Orthopnoe, ja. Und wenn sie liegen oder sitzen, besser atmen kann, das ist auch eine gute Frage, ja. Weitere Fragen? Takykardie. Ja, Ja, wir. Tachykardie, Hypotonie, das sind die Fragen, die man fragen kann. Strahlung fragt oder die Bitte? Schmerzen in eine bestimmte Körperregion ausstrahlen. Von hinten über die Schulter in beide Arme. Ja, und ein bisschen vorne. Und Ich vorne ein genau. bisschen jetzt letzter Zeit, ja. Ja. Und seit 3 Monaten übrigens, ja. Also ich habe mich auch geärgert, weil ich die Patientin behandelt habe die ganze Zeit. Und die hat immer wieder so Probleme gegeben. Ich habe nie gedacht, dass sie ein Herzproblem hat, ja. Ja, ja, die haben. Also es ist bei ihr, die Diagnose war jetzt bei ihr Enstemie, also nicht Hebungsinfarkt, bei einer Vorgeschichte einer Crescendo-AP, Angina pectoris, ja? Ja. Crescendo-Angina pectoris über 3 Monate. Ist untypisch, aber gibt es halt auch mal, muss man dran denken. Ja. Gut, dann kommen wir zur Oberarztvorstellung, würde ich sagen. Ne? Ja. Okay, bitteschön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin. Ich möchte Ihnen vorstellen, haben Sie für mich kurz Zeit? Bitteschön, ja. Okay. Frau Sabine Braun, 62 Jahre, stellte sich heute mit Luftnot und Brustschmerzen seit 3 Monaten bei uns vor. Die Patientin beschrieb die Schmerzen ziehend und drückend. Die Luftnot und Schmerzen treten auf bei Belastung. Treten bei Belastung auf. Oder verstärken sich bei Belastung. Ja, verstärken sich bei Belastung. Die Schmerzen verschlimmern sich zunehmend seit ungefähr 3 Monaten. Richtig. Außerdem klagte die Patientin über leichte Husten. Und nach die Patient kann beschwerdefrei nur ein Stock laufen, Treppen. Die bekannte Vorerkrankungen nur Eierstock-Zysten, ohne dass das unauffällig, und sie nimmt gegen Schmerzen Ibuprofen, Novalgin und Tramal bei Bedarf. Sie ist jetzt nicht Raucherin, aber früher hat sie seit 40 Jahren ungefähr ein Schachtel pro Tag geraucht. Aber sie trinkt keinen Alkohol. Ja. In der Familienanamnese zeigten sich beim Vater Herzinfarkt und bei der Mutter arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Schlaganfall. Sie war Einzelkauffrau, aber seit ungefähr 10 Jahren arbeitet nicht. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann. Ich habe den Verdacht auf einen Herzinfarkt. Pneumonie und Herzschwäche kommen auch in Betracht. Jetzt werde ich die Patientin körperlich untersuchen und Blut abnehmen. Gegebenenfalls werde ich ein Röntgen-Thorax und Herz-Echo durchführen. Warum wollen Sie einen Röntgen-Thorax machen, wenn ich fragen darf? Weil die Patient hat Lungenkrebs und nimmt Strahlentherapie. Vielleicht können wir eine Lungenentzündung, Pneumonie bestimmen. Aber hat sie Zeichen der Pneumonie sonst? Also nicht ganz. Sie hat Luftnot und in Vergangenheit hat sie Lungenentzündung. Aber was würden Sie bei Lungenentzündung erwarten? Also ich will wissen, warum Sie einen Röntgen-Thorax machen. Ja, vielleicht. Was für klinische Zeichen für Lungenentzündung, Pneumonie hat die denn, die Patienten? Bitte erzählen Sie das mir mal. Ja, natürlich. Nur die Luftnot. Die hat Lungenkrebs und Lungenot seit 3 Monaten. Also es gibt keine Pneumonie seit 3 Monaten, oder? Ja, ich glaube, ja, Sie haben das nicht sehr möglich, aber ich möchte das ausschließen und vielleicht kann ich in der Lunge Pleural-Effusion sehen oder ja eine Belastung, wenn die Patienten ein Herzschwäche oder Herzinfarkt hat, vielleicht seit 3 Monaten, kann sie eine Lungen-Pleural-Effusion haben. Das können Sie klinisch und mit Ultraschall feststellen. Da brauchen Sie kein Röntgen, Ja, oder? Sie haben nicht. Okay. Aber ich verstehe schon Ihr Bedürfnis, die Lunge auch abzuklären. Was ist denn noch differenzialdiagnostisch möglich aus einer Lungenentzündung? Ist unwahrscheinlich, haben wir gesagt. Kein Fieber, kein Auswurf, keine Verstädterung in dem Sinne. Das kann trotzdem sein, aber es ist nicht. Ich habe Fieber nicht gefragt. Ja, ich habe Fieber nicht gefragt. Aber eine wichtige Differentialdiagnose, dafür ist vielleicht eine Bildgebung ganz gut. Was ist eine Differentialdiagnose? Ja, Herzinsuffizienz ist möglich. Das kann sein, das würden Sie mit dem Ultraschall vom Herzen, also echokardiografisch, feststellen oder erkennen. Aber jetzt mal auf die Lunge bezogen, was für eine Differentialdiagnose ist denn noch wichtig? Embolie. Ja, vielleicht, ja. Ja, Lungenembolie kommt auch in Betracht. Dann würden Sie was machen? Ja, ich kann im Labor die sind bei der Patientin erhöht. Was machen Sie jetzt? Was mache ich jetzt? CT-Angiografie vielleicht kann ich machen. Ja, aber das können Sie auch bei Krebspatienten ohne D-Dimere machen, weil bei Krebspatienten ist zu 99,9% D-Dimere sind erhöht. Ah, okay. Ich wusste es nicht. Deswegen ist das bei Krebspatienten keine gute Idee. Aber wenn Sie einen Verdacht haben, machen eine CT-Angiografie, Angio-CT, ja. Genau, ja. Statt Röntgenthorax wird man dann gleich ein Angio-CT machen, wenn Sie einen Verdacht hätten auf Lungenembolie. Gut, aber jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, die Patientin hat EKG jetzt keine ST-Hebung, also keine eindeutigen Ischämiezeichen im EKG, aber hat erhöhtes Troponin. Was machen wir jetzt? Mit erhöhtem Protein, bei erhöhtem Protein. Troponin. Entschuldigung, ja. Mit erhöhtem Troponin haben wir, ich glaube, den Herzinfarkt festgestellt. Jetzt müssen wir behandeln mit Antikoagulans. Ja. Und, ja, aber ein Troponin kann ja auch mal erhöht sein bei einer Lungenembolie, gell? Gibt es ja auch manchmal. Ich wusste es nicht, keine Ahnung. Kann auch mal sein, aber so hoch vielleicht nicht, aber kann sein. Aber was machen Sie denn jetzt? Wenn Sie Troponin haben, machen Sie gleich eine Behandlung oder was machen Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Troponin ist ein früher Zeichen für Herzinfarkt und wir können, ich glaube, jetzt fibrinolytische Therapie durchführen. Aber was muss man dann erstmal machen, um das festzustellen, ob es wirklich ein Herzinfarkt ist? Koronarangiografie. Ja, also Notfall Koronarangiografie, ja. Genau. Das machen Sie als nächstes, ja. Gut. Und dann ist bei der Patientin dann die erstmalig durchgeführte Koronarangiografie zeigt eine Dreigefäßerkrankung, ja, mit Trokardiostenose. Ja. Genau, das ist so das, was man machen würde bei der Patientin. Kein Problem. Aber Herzinfarkt ist immer so eine Frage, die vorkommen kann bei so FSB oder Fachspracheprüfung. Eine andere Prüfung ist, das sollten Sie immer angucken, noch wissen. Aber das war auch gut. Die Antworten waren ja alle okay. Ja, mein Problem ist nach drei Wochen, ich glaube, ich kann das machen. Ja. Alles klar. Gut, jetzt sind wir bei den Medikamenten, die Sie gemacht haben. Wir haben jetzt eine Angiografie gemacht. Bei der Patientin war es ein bisschen kompliziert, weil sie drei Gefäßerkrankungen hatten. Normalerweise bei dieser Konstellation hätte man eigentlich eine operative Therapie durchgeführt. Das ging dann ein bisschen hin und her mit Kardiochirurgen und Internisten. Letztendlich haben wir wegen der Lungenkrebsprognose dann doch entschieden, eine interventionelle Behandlung vorzunehmen mit PTA, also Angioplastie und Stent-Anlage. Sie hat jetzt zwei Stents drin. Jetzt wollten Sie noch was über die Medikamentenbehandlung sagen. Vielleicht habe ich Sie unterbrochen, was für Medikamente Sie jetzt geben bei Diagnose Herzinfarkt. Ja, ich glaube, in der Notaufnahme können wir sofort ASS, Heparin geben. Genau, ja. Verabreichen und dann für Ambulanz oder für Haus zu Hause kann die Patient Coumadin nehmen als Antikoagulans und als ASS nehmen und vielleicht wir können für Begleiterkrankungen zum Beispiel Beta-Blocker oder AC-Hemmer hinzufügen. Genau. Also in Deutschland gibt man keinen Coumadin mehr, sondern man gibt dann direkt diese Plättchenaggregation, Doppelplättchenaggregationshemmer. Also ASS plus zum Beispiel Clopidogrel oder in dem Fall Ticagrelor, also Brilique. Also Plättchenaggregationshemmer, kein Coumadin, ja? Okay. Gut. Jetzt eine Frage an Sie. Also das war alles sehr gut bisher. Haben Sie aus der Anamnese der Patientin irgendwelche Hinweise gefunden, die Sie in die Richtung Herzinfarktdiagnose bewogen haben? Also irgendwelche Risikofaktoren, die gesagt haben, oh, das könnte ein Herzinfarkt sein. Weil ich habe die Patienten über 3 Monate auch mitbehandelt und habe das nicht gemacht, bis zuletzt, wo ich dann dachte, jetzt muss man weiter gucken. Ja? Welche Angaben aus der Anamnese sind denn Risikofaktoren, dass die Patientin eine Herzerkrankung haben könnte? Ja, ich würde sagen, zuerst ja als ein Humangenetiker die familiäre Belastung, weil Vater hat Herzinfarkt und Mutter hat arterielle Hypertonie. Und auch vielleicht ja, Patientin ist ein onkologischer Patient und Patienten Ist das vielleicht. Risikofaktor die Krankheit oder überlegen Sie mal, die Krankheit selbst ist jetzt nicht das Risikofaktor. Nein, ich würde das nicht sagen. Ich würde Sondern sagen nur, ja, aus diesem Grund vielleicht kann die Patientin sich nicht so viel bewegen. Okay. Und ja, und vielleicht das ist ein Lebensfrage. Risikofaktor. Was noch? Und ja. Alter. Alter, die ist noch nicht so alt. 62 Jahre alt ist noch nicht so alt, oder? Für Herzinfarkt. Ist eher jung, würde ich sagen. Das ist kein Risiko. Also aus meiner Sicht ist es kein Risikofaktor. Rauchen, Rauchen, okay. Genau, rauchen rauchen. und vielleicht die Adipös, die Die ist nicht Patientin hat adipös, die war normalgewichtig. Ja. Normalgewicht Ja. 68, also war. 86. Nee, 68 Kilo hat sie gewogen. 68, okay. Ja. Aber da hat jemand im Chat was Gutes geschrieben, ja. Strahlung, absolut richtig, sehr gut. Die ist bestrahlt worden, sowohl Brust als auch als Lunge. Da ist das Mediastinum bestrahlt worden. Das ist ein Risikofaktor für koronare Herzerkrankungen, ja. Also Okay. Verschlechterung der koronaren Herzerkrankung, ja. Okay, Sehr ja, gut, ich sehr verstehe es gut. nicht. Ja. Gut, was noch für Risikofaktoren? Mir fällt nur einer ein, wobei das jetzt nicht so unbedingt Risikofaktor ist, aber wird immer wieder diskutiert. Stress. Stress, ja, die hat Lungenkrebs, hat viel Stress im Kopf und weiß nicht, wie die Prognose ist und so weiter, ja. Was, denken Sie mal an die Medikamente, die sie einnimmt. Gibt es da eins, was Sie. Meint. Bitte? Chemotherapie kann da auch so etwas verursachen, ja. Ja, aber jetzt nicht so klassisch. Latein geht nicht, ja. Nicht so klassisch. Es gibt andere Medikamente, die zum Beispiel Koronarspasmen auslösen können, hat sie aber jetzt nicht bekommen, ja. Aber kann man jetzt nicht ganz ausschließen, haben Sie recht, ja. Aber ein Medikament, was sie einnimmt jeden Tag. Ibuprofen, Ja, was ist mit Tramadol, Ibuprofen? Novalgin. Was ist mit Ibuprofen? Ist Ibuprofen gut für Herzpatienten, Herzkranke? Ja, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Wer weiß es? Ein Risikofaktor. Aber warum? Nonsteroid antiinflammatoire Druck ist eine Risikofaktor. Neue Also man muss sagen, die ganzen alten NSAID, Voltaren, Ibuprofen, geben wir immer ganz gerne, aber es gab ja dann auch neue, zum Beispiel diese COX-2-Hämmer, die sind dann, also wie zum Beispiel Celecoxib oder ich kenne jetzt nicht alle im Prinzip, die sind dann damals vom Markt genommen worden, kurzfristig, weil in diesen Studien das Herzinfarktrisiko erhöht war bei den Patienten. Und dann hat man retrospektiv geschaut, auch bei anderen Nichtsteroidalen Antirheumatika, zum Beispiel Ibuprofen oder Voltaren. In der Tat ist auch da das Risiko von Herzkomplikationen, Herzinfarkten erhöht. Also das scheint ein Substanzklasseneffekt zu sein. Ja. Okay. Also natürlich nicht bei Gesunden. Wenn jemand gesund ist, dann kann Ibuprofen das nicht machen. Aber bei Patienten, die schon eine KHK haben, kann das vielleicht eine Verschlechterung machen. Ja. Ja, danke für die Information. Ist gut. Ja. Alles klar. Und NSAID können Torx-Schmerzen blockieren, ja, das kann dann verschleiern, ja. Und dann 3 Monate lang die Patienten mit Crescendo Angina Pectoris ist es ja gewesen. Also früher gab es ja den Begriff Enstemin nicht. Ja. Als ich studiert habe, gab es kein Enzdem, da gab es Angina pectoris, stabile und instabile Angina pectoris, ja. Dieses Enzdem ist erst entstanden, nachdem man diese ganzen Herzenzyme in den diagnostischen Algorithmus eingebunden hat. Früher hieß es alles ja, Präherzinfarkt oder Angina pectoris, ja. Okay. Also dieser Fall kann unter dem Titel laufen, Crescendo Angina pectoris, Klammer auf, Enzdemi bei Lungenkrebs. Okay. Gut, gibt es dazu noch Fragen oder Kommentare? Aber die Anamnese war sehr gut und auch der Schluss, dass man die Patienten überredet hat, nicht nach Hause zu gehen, ist auch sehr, sehr gut gewesen, ja. Okay.